wir. Die tausend Grüße send ich dir auf deinem Weltbandier. Ich denke Tag und Nacht an dich, dein Sonnenschein. Der Himmel geht, ich will bei dir, bei dir sein, bei dir sein. Anja Front im Westen steh ich auf harter Hand. Vielleicht seh ich den Morgen nicht mehr nach dieser Land. Doch bleibe ich für immer im Felde als Soldat. Dann denke zwar ein treuer, dein bester Kamerad. Ich wollte mehr bei dir. Die tausend Grüße send ich dir auf meinem Weltpapier. Ich denke Tag und Nacht an dich, mein Sonnenschein. Der Himmel geht, ich will bald wieder bei dir sein, bei dir sein.